FM. In eigener Sache. Hallo, ich bin Götz Bühler. Byte FM ist moderiertes Musikradio, finanziert von euch, den Hörerinnen und Hörern. Wir bekommen keine Gebühren. Bei Byte FM gibt es keine Werbespots. Wenn euch Byte FM gefällt und ihr uns regelmäßig hört, unterstützt uns. Werdet Freund oder Freundin von Byte FM und tragt dazu bei, dass Byte FM senden kann. Anmelden auf der Byte FM Homepage, Menüpunkt Freunde. Vielen Dank. Byte FM. Es ist 9 Uhr. Die Nachrichten. Ich bin Thomas Bleskin. US-Präsident Donald Trump will bei einem Treffen mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin über eine Lösung für ein Ende des Kriegs in der Ukraine sprechen. Putin und Trump hatten nach Angaben Washingtons mehr als eine Stunde lang telefoniert. Anschließend telefonierte Trump mit dem ukrainischen Präsidenten Wladimir Zelensky. Zelensky ist überraschend optimistisch über eine diplomatische Lösung und Putin will nach den Worten Trumps auch unbedingt ein Ende der Kämpfe. Zelensky wolle auch Frieden. Ich glaube, wir sind auf einem guten Weg, sagte Trump. Schon bald könnte es einen Waffenstillstand geben und schon bald will er sich eben mit Putin auch persönlich treffen in Saudi-Arabien, um weiter zu verhandeln. Tina Eck, USA. Nach den gescheiterten Koalitionsverhandlungen von FPÖ und ÖVP will Österreichs Bundespräsident Alexander Van der Bellen mit den Parteien ausloten, welche Optionen aus der politischen Sackgasse führen. Dazu werde er sich in den nächsten Tagen mit den Parteivertretern treffen, sagte Van der Bellen. Er ermahnte die Politiker, wieder aufeinander zuzugehen. Was ist nur los mit den Politikern? Haben sie verlernt, Kompromisse zum Wohl des Landes einzugehen? So in etwa könnte man die Worte von Österreichs Bundespräsident Alexander Van der Bellen zusammenfassen. Sein Statement zur aktuellen politischen Lage war ein dringender Appell, endlich wieder aufeinander zuzugehen. Der Kompromiss sei in Verruf geraten, dabei sei er doch nur ein anderes Wort für eine gemeinsame Lösung. Jetzt klingt sich also das Staatsoberhaupt ein. Bei den fälligen Gesprächen geht es um verschiedene Varianten wie Neuwahlen, eine Minderheitsregierung oder doch noch um eine tragfähige Koalition. Matthias Röder, Wien. Mehr als 8 Monate nach der tödlichen Messerattacke auf dem Mannheimer Marktplatz beginnt am Vormittag das Verfahren gegen einen 26-jährigen Afghanen. Der Generalbundesanwalt hat vor dem Oberlandesgericht Stuttgart Anklage unter anderem wegen Mordes und versuchten Mordes erhoben. Die Bundesanwaltschaft geht davon aus, dass der Angeklagte Sympathien für die Terrormiliz Islamischer Staat hegt. Zum Fußball. Der FC Bayern ist in der Champions League auf Achtelfinalkurs. Die Münchner gewannen im Playoff-Hinspiel bei Celtic Glasgow mit 2:1. Zum Wetter. Die aktuelle Vorhersage des Deutschen Wetterdienstes. Viele Wolken im Süden, teilweise mit Regen, in Südostbayern teils mit gefrierendem Regen. Sonst gibt es vor allem im Osten und Teilen der Mitte etwas Schnee, auch dort kann es glatt werden. Später kaum Auflockerungen, im Süden weiter Regenfälle, sonst häufig Schnee, vor allem im Nordosten und Osten. Die Höchstwerte zwischen -1 Grad im Nordosten und bis 9 Grad an den Alpen. Das waren die Nachrichten. Ihr den Standard auf Byte FM mit Niklas Holle. Und hip lautet der Aufhänger dieser Stunde. Und bei unserer heutigen Hauptperson passt das sogar im doppelten Sinne, denn sie ist es nicht nur, sie heißt bzw. hieß auch so. Die Rede ist von der Pianistin Jutta Hipp, die am 4. Februar 100 Jahre alt geworden wäre. Doch mehr dazu gleich nach der Nummer Lady Bird. Aufgenommen in New York im Hickory House, wo die Leipziger Pianistin Jutta Hipp Mitte der 50er Jahre einige Monate einen Standing Gig hatte. Lady Bird, so der Titel des Stücks, und begleitet wurde sie am Bass von Peter Int und am Schlagzeug von Ed Thigpen. Ihr hört den Standard auf Byte FM und die Pianistin Jutta Hipp wird das Programm in dieser Ausgabe prägen. Am 4. Februar wäre die Künstlerin 100 Jahre alt geworden, eine beeindruckende, talentierte Persönlichkeit, die sich schnell in Deutschland, dann in Europa und schließlich in New York City einen Namen machte. Ein guter Anlass also, sich einen kleinen Überblick über ihre Aufnahmen zu verschaffen. Als nächstes hören wir sie mit dem schwedischen Baritonsaxophonisten Lars Gullin, Always. Thank you. Ihr den Standard auf Byte FM mit einer Ausgabe, die sich der Pianistin Jutta Hipp verschrieben hat. Everything Happens to Me war hier gerade zu vernehmen. Anfang der 1950er Jahre spielte Jutta Hipp in Formation des Saxophonisten Hans Koller mit. Es ist die Zeit, in der Cool Jazz das Zepter der Moderne trägt, was besonders für europäische JazzmusikerInnen mehr Anknüpfungspunkte bietet, wie die Autorin Ilona Haberkamp in ihrem Buch Plötzlich Hip betont. Wir erinnern uns zurück an den schwedischen Saxophonisten Lars Gullin, der ebenfalls gut in diese neue moderne Ästhetik hineinpasst. Historische Elemente der europäischen Literatur lassen sich leichter im Cool Jazz integrieren. Bei Jutta Hipp können wir das auch gleich ganz gut beobachten. Zum Beispiel bei dem Standard All the Things You Are lassen sich jene beschriebenen Elemente gut erkennen. Hier zusammen mit Hans Koller, Jutta Hipp mit All the Things You Are. Der Saxophonist Hans Koller mit der Pianistin Jutta Hipp hier mit dem Standard All the Things You Are. Es ist ganz spannend, wie sie hier beim Thema des Stücks polyphone Techniken mit einbeziehen und dem Stück somit einen neuen Charakter verleihen. Eine Praxis, die bei Jutta Hipp und Hans Koller noch an anderen Stellen zu beobachten ist. Nicht jetzt zwangsläufig nur das Polyphone, aber zum Beispiel haben sie die Nummer Stompin' at the Savoy etwas verschoben, was das Wesen des Stücks auf eine witzige und provokante Art und Weise beeinflusst. Aber bevor wir die Collar-Hip-Version hören, frischen wir unser Gedächtnis mit einer Jim Hall-Version auf, um den Kontrast sicherzustellen. Das Jim Hall Trio mit einer großartigen Version des Tanzklassikers Stompin' at the Savoy. Nachdem wir mit jener Aufnahme unsere Erinnerung etwas aufgefrischt haben, kommen wir zu einer Version von Hans Koller und Jutta Hipp, die das Stück rhythmisch etwas verschoben haben und somit pointiert in eine andere Sphäre gelenkt haben. Aus Hot Jazz wird Cool Jazz. FM. Thank you. Ihr hört den Standard auf Byte FM und in der heutigen Ausgabe hören wir Musik von der Pianistin Jutta Hipp. Am 4. Februar wäre sie 100 Jahre alt geworden. Das eben gehörte Stück zählt wahrscheinlich zu den persönlichsten Stücken von Hipp, da es ihrem Sohn Lionel gewidmet ist. Eine Geschichte, die sich nicht mal soeben erzählen lässt, aber vielleicht reicht es zu erwähnen, dass ihr Kind nicht mit ihr aufwächst und später bei einer Adoptivfamilie groß wird. Harmonisch gesehen handelt es sich bei Mon Petit, das Stück, was wir eben gerade gehört haben, um den gleichen Verlauf wie bei dem Standard I Never Knew. Wir hören mal in eine Benny Goodman-Aufnahme des Stücks rein. I Never Knew, vorgetragen von Benny Goodman. Das harmonische Gerüst des Stücks stand Pate, als Jutta Hipp das für ihren Sohn gewidmete Stück Mon Petit schrieb. Eine übliche Praxis im Jazz. Die Idee ist es, auf einen bereits bestehenden harmonischen Ablauf, also einer bestimmten Akkordfolge eines bereits bestehenden Liedes, eine neue Melodie zu schreiben. Diese neuen Stücke werden in Jazzkreisen auch Contrafacts genannt. Bei Gershwins I Got Rhythm wurde es so häufig praktiziert, dass diese Akkordabfolge auch als Rhythm Changes bekannt wurde, also gleich ein eigenes Schema. Jutta Hipp hat es bei vielen ihren Stücken so gehandhabt, dass sie sich bereits bestehende Akkordabfolgen genommen hat und dort eine neue Melodie geschrieben hat. Nichts Wildes, Charlie Parker hat es auch zuhauf gemacht. Bei Jutta Hipp haben wir hier noch ein Beispiel bei der Nummer Jutta is Hip, was auf dem Standard There Will Never Be Another You fußt. Zumindest harmonisch gesehen. Thank you. There'll Never Be Another You in der Fassung des Saxophonisten Sonny Stitt. Gespielt habe ich es, da wir zuvor Jutta is Hip gehört haben. Ein Stück, das auf den gleichen Akkorden wie There Will Never Be Another You fußt. Einen weiteren sogenannten Contrafact wollen wir uns hier im Standard auf Byte FM noch gönnen. Und zwar von unserer Frau der Stunde, die Pianistin Jutta Hip, die Nummer 2 Oranges. Das Jutta Hip Quintett mit Two Oranges, eine Komposition, die ebenfalls eine harmonische Vorgängerin hatte, nämlich den Klassiker Loverman. Zur Erinnerung lassen wir uns jene harmonische Vorgängerin von Billie Holiday vortragen. But I'm feeling so sad. I long to try something I've never had. Never had no kissing. Oh, what I've been missing. love a man, oh, where can you be? The night is cold and I'm so all alone. I'd give my soul just to call you my own. Got a moon above me, but no one to love me. Love a man, oh, where can you be? I've heard it said that the thrill of romance can be like a heavenly dream. I go to bed with a prayer that you'll make love to me. Strange as it seems, someday we'll meet, then you'll dry all my tears, then whisper sweet little things in my ears, hugging and a kissing. Oh, what we've been missing. Love a man, oh, where can you be? I've heard it said that the thrill of romance can be like a heavenly dream. I go to bed with a prayer that you'll make love to me. Strange as it seems, someday we'll meet, and you'll dry all my tears, then whisper sweet little things in my ears, a hugging and a kissing. Oh, what we've been missing. Love a man. Where can you be? Billie Holiday mit Streichern und dem Klassiker Loverman. Kommen wir wieder zurück zu Jutta Hipp, die hier mit dem schwedischen Baritonsaxonisten Lars Gullin eine wundervolle Fassung von Yesterdays vorweisen kann. Aber hört am besten selbst. Thank you. FM. Errol's Bounce hier von Jutta Hipp vorgetragen. Das war der Standard auf Byte FM mit einer kleinen Jutta Hipp-Stunde. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und euer Interesse. Ich wünsche euch noch viel Spaß mit dem weiteren Programm hier auf Byte FM. Zum Abschied habe ich hier noch eine US-amerikanische Aufzeichnung von Jutta Hipp zusammen mit dem Saxophonisten Zoot Sims. Violets for your face. Tschüss. Und auf Wiederhören, sagt Niklas Holle. Thank you. Byte FM in eigener Sache. Hallo, ich bin Götz Bühler und ich moderiere bei Byte FM viele, viele Sendungen. Byte FM ist ein Musikprogramm ohne Werbespots.